Lektion 9. Text 4. Die Kamera bekommst du nicht. Jetzt ist Schluss, Elke. Mit dir will ich keine Stunde mehr zusammenwohnen. Mir reicht's. Ich suche mir eine Wohnung. Und gleich morgen ziehe ich aus zu Fritz. Da kann ich erst mal wohnen. Dann geh doch, mir reicht's schon lange. Und nimm deine Sachen mit, die will ich hier nicht mehr sehen. Ganz recht, alles werde ich mitnehmen. Das sind ja sowieso fast alles meine Sachen. Deine Sachen? Das wollen wir doch mal sehen. Im Wohnzimmer, das sind doch alles meine Möbel. Deine hässlichen Möbel, die kannst du gerne behalten. Aber meinen Teppich, den nehme ich mit. Den hat mir mein Vater zur Hochzeit geschenkt. Aber Hans, den hat er uns zur Hochzeit geschenkt. Aber bitte nimm ihn doch mit. Und vergiss nicht deinen Werkzeugkasten und deine Trompete. Ja, ja, keine Angst, ich nehme alles mit. Aber wehe, du nimmst eine von meinen Schallplatten. Deine Schallplatten kannst du alle behalten. Aber den Plattenspieler, den nehme ich mit. Den habe ich mir letztes Jahr gekauft. Und den Fernseher auch, das ist auch meiner. Deiner? Den haben wir vor 2 Jahren zusammen gekauft. Gut, nimm doch den blöden Fernseher. Aber dann will ich den Plattenspieler und den Kassettenrekorder auch. Was? Beides? Meinen Plattenspieler und meinen Kassettenrekorder? Na gut, aber dann bekomme ich die Kamera und deine Schreibmaschine. Die Schreibmaschine, die kannst du gerne haben. Die ist sowieso kaputt. Aber die Kamera gehört mir. Was willst denn du mit der Kamera? Du kannst doch sowieso nicht fotografieren. Die Kamera bekommst du nicht. Die hast du mir doch zum Geburtstag geschenkt, Elke. Die habe ich nicht dir zum Geburtstag geschenkt. Die habe ich uns für den Urlaub gekauft. Ach, dann behalte doch die blöde Kamera. Morgen packe ich alle meine Sachen in mein Auto und dann... Moment mal, habe ich richtig gehört? Dein Auto? Nein, Hans, das geht nicht. Du kannst doch nicht das Auto mitnehmen, das brauche ich doch. Und das haben wir schließlich beide bezahlt. Aber ich brauche das Auto doch auch. Wie soll ich denn zur Arbeit fahren? Nach Hintertupfingen? Das ist doch eine Weltreise. Nein, ohne Auto geht das nicht. Tja, das ist ja alles doch nicht so einfach. Ich glaube, wir müssen über alles noch einmal in Ruhe nachdenken. Ach ja, jetzt plötzlich. Das Auto ist dir wohl wichtiger als ich. Dann heirate doch dein Auto. Ach Elke, so habe ich das doch nicht gemeint. Aber siehst du, jetzt hast du selbst gesagt...